herzlich willkommen zum Uncast Episode 453 Ignoranz frisst Genialität. Thema heute: Allo ist abgeschaltet und Google streicht die Hardware-Division zusammen. Ja, das keine Hiobsbotschaft ist, aber wir haben ja noch die News, die die Welt rettet, ja, hoffentlich. Und auch vieles in der Community, was ich noch ein bisschen besprechen möchte. So, tja, und ja, App der Woche gibt es natürlich auch noch, hätte ich fast vergessen, ne? Ganz klar. Tja, goodbye Google Allo, du warst das Opfer der Ignoranz. So ist es, denn Google Allo war ein geniales Teil. Hat nichts falsch gemacht, hat alles so gemacht wie dieses komische WhatsApp. Ja, nur noch viel besser, mehr Möglichkeiten, sicherer. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, hat es mehr Möglichkeiten geboten als WhatsApp. Das muss man auch sagen. WhatsApp ist dann nachgezogen natürlich. Ja. Aber was hat Google alles einstecken müssen? Schelte. Ja, da wurden Sachen vor allem hochgebauscht, was man zwar, ja, man hätte es können absehen und man hätte es einfach können lösen, aber warum hat man es nicht gelöst? Weil es Google ist, ganz einfach. Und die Leute waren über allermaßen kritisch, weil es eben ein Google-Produkt ist. Und so kam es halt zustande, dass man ein Fakt, der eigentlich nicht weiter schlimm ist, eben hochgebauscht hat, beispielsweise, dass es an die Rufnummer gekoppelt ist. Ja, es ist natürlich für manche Anwendungsszenarien etwas ungünstig, aber so funktioniert eben auch WhatsApp, hat auch zu diesem Zeitpunkt so funktioniert, und zwar exklusiv. Ja, aber das gab halt negative Presse. Die Leute haben sich geradezu überschlagen. Es war ein Sport, auf Google Allo einzukloppen. Ja, und letztendlich auch dann diese Geschichte mit der SMS. Was ich bis heute nicht kapiere, ich meine, gut, wie gesagt, ich muss es ja nicht kapieren. Google hätte es einfach machen müssen, auch wenn sie es nicht kapiert hätten. Ich hätte es schon längst gemacht. Ja. Die Leute haben es verlangt, Google hat es nicht getan. Warum es die Leute verlangt haben, ist mir allerdings ein vollkommenes Rätsel. Warum zum Teufel soll ich denn SMS in einer Chat-App haben? Dafür gibt es doch die SMS-App! Also, das ist doch nicht so schlimm. Also, SMS, App, ja, und Allo. So. Dann kommt die Argumentation: Ja, ich ziehe doch nicht alle meine Leute rüber auf Allo von der SMS. Ja, die können mir dann, müssen dann Allo installieren, um mir eine Nachricht zu schicken. Nee. Aber wenn die doch sowieso im Jahr 1990 leben und nur SMS schreiben, dann brauchen die doch auch kein Allo zu installieren und man braucht auch kein Allo zum Empfangen dann. Beziehungsweise man kann über den SMS-Client empfangen. Offenbar war da einfach nur die Willkür, man will einfach alles in einer App haben. Ist ja natürlich klar, dass dann solche Sachen eben nicht gehen, was man mit Allo machen kann. Warum braucht man dann überhaupt einen Messenger? Dann bleibt man ja gleich auf der SMS-App. Fertig. Ende. Was soll das? Das hat Google ja auch verstanden, sogar bei Hangouts, als sie dann SMS aus Hangouts ausgekapselt haben, weil das ist doch doppelt gemoppelt. Wieso soll Hangouts auch SMS können, ja, wenn man doch dafür eine SMS-App hat? Ist das denn so schlimm, wenn man zwei Apps hat für SMS und für Nachrichten, vernünftige Nachrichten? Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall, bevor ich jetzt noch länger darauf rumreite, das war eben zum Beispiel ein Grund, das hat für äußerst üble Presse gesorgt, und die Tech-Branche war da natürlich sehr stark voran. Was mich am meisten geärgert hat, eben nicht nur die üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel The Verge oder sonstige Anti-Android, Anti-Google-Seiten, davon gibt es ja genug, ja, dass die dagegen sind, gegen so einen Google Messenger, ist mir schon klar. Ja. Aber dass dann selbst die Android-Seiten und die Android-Befürworter und die Google-Fans aufgesprungen sind auf diesen Zug Anti-Allo, das färbt dann natürlich ab auch auf die anderen, ja, auf die normalen Nutzer, und das war ja immer die Kernzielgruppe von Allo, die normalen Nutzer, die Millionen, die jetzt WhatsApp nutzen, ja, die sollten angesprochen werden. Stattdessen waren die Technik-Nerds davon so angepisst von Allo, weil es eben nicht für die Technik-Nerds gedacht war, dass die das Produkt so schlecht gemacht haben, dass es sogar Auswirkungen hatte auf die Normalos, die überall nur gelesen haben, wie furchtbar Allo ist, weil Allo ein paar Funktionen nicht hat, die normalen Benutzer überhaupt niemals nutzen würden. So ist das. Und so kam es dann eben zu dem Niedergang von Allo. Google hat dann etliche Versäumnisse gemacht. Anscheinend haben die Angst vor der eigenen Courage gehabt und haben das Projekt eben nicht mehr weiter gepusht. Man hätte an mehreren Stellen von der Allo-Existenz hätte man durchaus noch Funktionen nachreichen können, schneller nachreichen können, SMS-Integration, auch wenn es noch so sinnlos und unverständlich ist, ja. Wenn es doch die Leute wollen, die wo so laut sind, dann sollen sie es doch kriegen. Das hätte die normalen Kunden eben auch nicht besonders interessiert, wenn das so gewesen wäre. Und die Web-Oberfläche hat man es ja probiert, aber auch da gab es natürlich wieder gleich schlechte Presse, ja, wie schlecht doch die Web-Integration wäre und man muss einen QR-Code abscannen. Das geht ja nun wirklich nicht, ne? Das ist auch so ein Blödsinn, ja. Und So ist es nun mal passiert und was soll's. Allo ist dann auch nach und nach, das hat man gemerkt, wurde die Entwicklung immer weiter eingestellt und so, dass dann zum Beispiel Messenger-Dienste wie Line so weit eben vor Allo waren, dass es selbst für eingefleischte Allo-Fans wie mich keinen Grund mehr gab, noch weiter auf Allo zu beharren. Und ich bin ja auch jemand, der, wenn ich sehe, okay, also ein Dienst ist jetzt weg vom Fenster, der ist zum Scheitern verurteilt, dann interessiert er mich eben auch so nicht mehr, ja, ganz klar, weil ich da einfach keine Zeit mehr investieren will und keine Lust mehr habe, darauf noch weiter dann rumzureiten, ja, das müssen die Hangouts-Fans noch lernen, die werden es noch lernen, ja, dass es eben das Ende kommen wird, ja, und weil die App ist eigentlich nur noch, wird ja nur noch quasi am Leben erhalten durch die Verträge mit den Business-Kunden, wo eben in den Verträgen Hangouts noch mit einbezogen ist, und die werden allerdings auch irgendwann überholt werden, und dann war's das, ja. Also das war ein trauriges Kapitel. Nicht das erste und nicht das letzte wird es sein. Da gab es im Vorfeld schon vieles, was eben eingestellt wird. Und es wird noch vieles kommen. Und man muss sich mal so vorstellen, also Google ist ja eine große Firma, die rechnet nicht in Hunderttausenden Nutzern, sondern die rechnet in Millionen Nutzern, ja. In zweistelligen Millionenzahlen Nutzern, und wenn dann eben ein Produkt jetzt nur ein paar hunderttausend oder vielleicht nur einige wenige Millionen Nutzer hat, dann ist das ein Flop. Und das werden die Leute eben auch noch zu spüren bekommen. Als nächstes wird es die Hardware-Division oder hat es die Hardware-Division zu spüren bekommen. Das finde ich schon sehr seltsam, und es kam auch ziemlich unvorbereitet, wurde allerdings schon bestätigt, also das sind keine Gerüchte, sondern es ist eine Tatsache. Google fährt die Hardware-Division Laptop und Tablet zurück und gibt den Angestellten von diesen Teams Anweisungen, sich zu anderen, also anderen Teams anzuschließen. Damit ist die Hardware Abteilung bei Google deutlich zusammengestaucht worden, was Laptop und Tablet betrifft. Und das deutet darauf hin, dass es wohl ein Umdenken gibt. Ich möchte noch nicht sagen, dass die Laptops und Tablets bei Google jetzt der Geschichte angehören. Allerdings werden eben diese Entwicklungen oder beziehungsweise diese Teams sehr stark zurückgeschraubt, sodass wohl nur noch ein Maintenance möglich ist. Möglicherweise gibt es auch nochmal ein Produkt, ja, das ja schon sehr lange im Vorfeld entwickelt werden musste. Vielleicht sind nun die Entwicklungen für dieses Produkt abgeschlossen und es wird jetzt eben kein neues mehr entwickelt. Also es kann durchaus nochmal ein Laptop beziehungsweise ein Tablet kommen, das vermutlich auch damit Chrome OS zusammenarbeitet und nicht mehr mit Android, wie ich ja schon des Öfteren erwähnt habe. Und ist genau das eingetreten, denn sind wir mal ehrlich, das waren bisher Prestigeprojekte. Die Verkaufszahlen sind unter aller Kanone, global gesehen. Das Einzige, wo man einigermaßen noch Fuß fassen konnte, waren die Chromebooks in Schulen und so, aber auch da fast ausschließlich in den USA. Es zeigt auch die Tatsache, dass es bei uns fast keine aktuellen Chromebooks gibt. Und oftmals sind es sogar, weil man auf Amazon guckt, Reimporte beispielsweise. Also ziemlich übelst bei uns. Und das zeigt auch ganz klar, dass hier kein Weltmarkt in dem Sinne vorhanden ist. Die Verkaufszahlen auf Amazon waren eigentlich immer ganz gut mit den Chromebooks. Das wirft natürlich auch Fragen auf. Nur kann Google da nicht unbedingt das für sich verbuchen, denn die Google Hardware, die Google Hardware, die hat sich auch in den USA und in der ganzen Welt übelst verkauft. Das muss man auch sagen. Ähnlich übrigens wie die Nexus Telefonreihe und auch dann die Pixel-Reihe, die sind sogar noch wesentlich besser, wesentlich mehr verkauft worden als jetzt zum Beispiel die Chromebooks, die Google Chromebooks, ja. Also es ist überhaupt gar kein Vergleich. Und selbst die spielen ja marktanteilmäßig keine Rolle. Ja. Und deswegen muss man sich da mal vorstellen, wie das wirken muss auf eine Firma, die eben gewohnt ist, zig Millionen von Kunden zu haben bei Produkten, die sie anbieten, und dann bringen die da was raus und die verkaufen ein paar hunderttausend davon, ja, über den ganz gesamte Lebenszeitraum des Produktes. Ehrlich gesagt, mich hat es gewundert, dass Google das so lange gemacht hat. Ich rede hier vor allem über diese Pixelbook und jetzt auch den Pixel Slate, den es da gibt, ja, und vorher auch das Pixel C Tablet, ja. Also die eigenen Produkte sozusagen. Acer, Asus und HP, Chromebooks, so, die wird es weiterhin geben, aber auch hauptsächlich eben in den USA. Bei uns gibt es nur die Uraltmodelle, wenn überhaupt. Ja? Die Topmodelle gibt es meistens nur in den USA. Und das ist natürlich schade, aber gut, das steht wieder auf einem anderen Platz. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Vielleicht haben die Firmen da mal eine Marktanalyse umgeführt und gucken sich das an und sagen, okay, in Europa kriegen die Menschen ja schon die Panik, wenn die Location Awareness eingeschaltet ist bei so einem Gerät, ja. Die haben total Angst vor der Cloud, warum sollen wir dann einen Cloud-Computer rausbringen? Ja? Nützt ja eh keiner. Und dann lassen die das halt, weil eben auch wie Google auch das machen muss, die müssen natürlich abwägen, bringt das was? Was hauen wir da an Kosten raus und was können wir wieder reinbekommen? Und wenn das dann eben mal nicht klappt, dann war's das. Ne? So ist es. Tja. Wie auch immer, wir müssen uns wohl damit abfinden, dass dann eben jetzt weniger Google Hardware in diesen Bereich kommt. Und wenn jetzt die erste Panikreaktion abgeklungen ist, dann werden wir auch ganz nüchtern betrachtet sagen, naja, wird sich nicht viel ändern, weil so, wie gesagt, diese Pixelbooks und so, die es da gab, die wurden ja auch kaum hier bei uns verkauft. Ja? Ich weiß nicht, kann man die überhaupt, ich muss mal gerade gucken, kann man die überhaupt bei uns kaufen offiziell, die Pixelbooks? Also wenn ich jetzt hier auf, ich weiß nicht, ob das jetzt erst neu geändert wurde, ich bin da ein bisschen, muss ich sagen, ja, nicht mehr ganz drin, weil ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr nach sowas geguckt, weil es mich einfach nicht interessiert hat. So viel auch zu dem Thema. Aber ich sehe hier jetzt bei store.google.com in der deutschen Version nur die Smartphones, Connected Home, Virtual Reality und Zubehör. Es gibt gar keine Abteilung mehr in dem Google Store, wo Pixels Slates oder Pixel Books überhaupt verkauft. Das gibt's offiziell in Deutschland laut Google gar nicht. Also werden wir es auch nicht vermissen. So einfach ist es. Aber das zeigt auch, dass eben hier die Verkaufszahlen möglicherweise hier auch ein ausschlaggebender Grund waren. Mehr werden wir sicherlich erfahren auf der Google I.O. Da bin ich überzeugt davon, dass das noch angesprochen wird. Wir werden vielleicht sogar noch ein neues Produkt angekündigt finden, das dann wohl den Abschluss bildet. Und da bin ich genauso wie eben auch bei den anderen, bei so Diensten, die ich merke, wenn die eingestellt werden. Ja. Also ich würde mir jetzt keinen Chromebook mehr kaufen. Ja. Klingt hart, ist aber so. Weil ich befürchte, dass das erst der Anfang ist, wenn Google jetzt seine eigene Produktreihe in dem Bereich einstellt, ist das ein Signal an die anderen Hersteller. Also okay, der Zug ist jetzt wohl abgefahren und dann wird auch nicht mehr so viel Innovation wahrscheinlich kommen in dem Bereich. Ja, find's sogar eigentlich ziemlich schade. Ja. Die Tatsache, dass man die Entwickler für Laptops und Tablets tatsächlich auffordert, die Teams zu wechseln bei Google, das bedeutet schon eine Menge. Der Zug ist abgefahren, heißt es auf Deutsch. Wow. Heftig, heftig. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht hier nochmal, ob das Google nochmal bereuen wird. Hinsichtlich von Android Q tut sich ja was Richtung Desktop-Modus, ja. Da werde ich noch was dazu sagen in der Community-Meldung. Wer weiß, was da zusammengebraut wird gerade. Und wie immer habe ich das Gefühl, dass Google nicht weiß, wie sie wohin gehen wollen. Was ist jetzt Chrome OS? Soll es überhaupt gar kein Desktop mehr geben? Wird Android das neue Desktop-System? Was ist los? Unklar, unklar, unklar. So wie es bei Allo war auch, ja, so wie es bei vielen Google-Produkten ist. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Android Messages beispielsweise hätte schon längst können die wirkliche eine App sein, die alle wollen. Und woran scheitert es? Weil es gar keine richtige Chat-App ist, weil es immer noch nicht die Möglichkeit gibt, Leuten eine Nachricht zu schicken, die zwar Android Messages installiert haben, aber kein RCS haben und auch keine SMS wollen. Ja? Vernünftige Nachrichten, Multimedia-Nachrichten rüberschicken. Das könnte ganz einfach gemacht werden, ganz einfach. Das ist, also, ich weiß gar nicht, warum das nicht gemacht wird. Keine Ahnung, sind es Verträge mit den Carriern? Sind es Verträge mit den Hardwareherstellern? Das ist vollkommen unplausibel, warum das nicht funktionieren kann, ja. Die könnten einfach kontrollieren, einfach gucken, ja, hier kann man eine RCS-Nachricht schicken, also schicken wir eine RCS-Nachricht. Nein, hier kann man keine Nachricht schicken, aber Android Messages oder kompatibles Programm ist installiert, also schicken wir die Nachricht mit Bildern, mit allem drum dran, über die Google-Server als Chat-Nachricht, ja. Nein, da ist kein Android Messages installiert und da ist kein RCS vorhanden, aber es ist eine SMS-App vorhanden auf dem Endgerät, ja. Also schicken wir es als normale SMS-Gerät. Programming for Beginners. Und trotzdem wird es nicht gemacht. Keine Ahnung. Gut, gut. Ich komme jetzt zu den News. Was Lustiges zum Entspannen oder auch nicht. Grand Mountain Adventure, ein Skifahrspiel. Ein Skispiel. Das kann man heutzutage falsch verstehen, ein G-Spiel. Ja? Also ein Spiel mit Skifahren als Hauptgrund. Ja. sieht gut aus. Das Einzige, was wirklich extrem gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass es nicht von unten nach oben scrollt, sondern von oben nach unten. Hilfe, das wird ja schlimm. Katastrophe. Aber ansonsten sieht es alles sehr, sehr lustig aus. Gab ja auch schon mal eine Testversion. Sehr witzig gemacht. Also das Video kann man sich auf jeden Fall mal angucken dazu. Es ist auch verlinkt dann in den Shownotes. Lustige Geschichte. Bitte hier nicht drauf reinfallen. Grand Mountain Adventure Preview ist jetzt nicht die Version, die jetzt demnächst rauskommen wird, denn jetzt wird am 27. März die richtige offizielle Version rauskommen, die dann gestartet wird. Und das wird dann das richtige Spiel sein. Ich bin ehrlich gesagt drauf gespannt, so wie das nämlich aussieht, wird das ist nicht nur sehr schön von der Grafik her, sondern auch ziemlich lustig. Das seht ihr alles in dem Video. Da kann man sich schon mal leicht kringeln vor Lachen, was natürlich schlecht ist, wenn man das Teil gerade spielt. Naja. Gut, Harry Potter Wizards Unite wird auch bei mir auf dem Smartphone landen, ziemlich schnell, wenn es rauskommt. Vorregistriert habe ich mich ja schon, könnt ihr auch tun. Wizards Unite, und das wurde jetzt schon mal angetestet bei Android Central. Die ersten Eindrücke werden da besprochen. Und auch das finde ich sehr interessant, das Game, und könnte durchaus eine faszinierende Geschichte werden. Der Titel, den viele hier, wo ich oft gelesen habe diese Woche, ja, Harry Potter Wizards Unite ist wie Pokémon Go, bloß besser. Ja? Die Frage ist nur, ob es auch so viel Spiele anlocken wird, weil das Merchandising von, also das Merchandise Pokémon, ja, die Marke, ist natürlich mächtig, sehr mächtig, ja, das sieht man immer wieder, ob jetzt dasselbe auch nochmal mit Harry Potter geschafft werden kann, das wird sich zeigen, ja, interessant ist es jedenfalls, und technisch gesehen gibt es auch bessere Möglichkeiten, es sieht noch faszinierender aus. Letztendlich wird es allerdings wohl auch wie Pokémon Go gar nicht mit AR-Funktion gespielt werden, sondern es wird einfach ohne AR-Funktion gespielt, weil es wesentlich komfortabler ist für die Zocker. Und was dann eben noch übrig bleibt, das wird man sehen. Ja, bei Pokémon hat man es ja auch, bei Pokémon Go hat man es ja auch so schön propagiert, wie man dann ja die Pokémon in die reale Welt, ja, das habe ich dann am Anfang so paar Monate habe ich das gemacht, dann war mir es zu blöd, dann habe ich AR-Modus ausgeschaltet und siehe da, man konnte viel einfacher alles spielen. Ne? Ist nun mal so. Nun gut, also Harry Potter Wizards Unite jetzt zum Vorregistrieren und vielversprechend. Firefox 66 blockiert Autoplaying-Sounds standardmäßig, und das ist sehr zu begrüßen. Noch ist sie nicht ausgeliefert worden, die Version, ja, Firefox 66 für Android. Bisher gab es eine Beta-Version davon. Jetzt soll ja die Vollversion erschienen sein. Noch, wie gesagt, ist nicht bei mir angekommen. Und hiermit wird das Website nicht mehr erlaubt, ohne Eingriff des Benutzers einfach einen Sound abzuspielen. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich hasse das auch auf meinem Desktop-System. Ich hoffe, dass das kommt auch in die Desktop-Version vom Firefox. Denn das kann ich überhaupt nicht abhaben. Auch Videos, die gestartet werden, ohne dass ich direkt auf den Videolink klicke, also wenn ich da auf so eine Seite gehe, wo dann auf einmal schon das Video anfängt zu spielen, da krieg ich die Krätze, wirklich. Furchtbar. Meistens klicke ich dann sofort weg von der Seite Oder ich markiere die Stelle, wo das Video ist und sage meinem Adblocker, das Element bitte nie mehr anzeigen. Fertig. Ja, und dann war's das. Gut, gut. Also, Firefox 66, haltet die Augen offen die Woche. Müsste eigentlich schon draußen sein, aber ihr wisst ja, wie das ist so mit diesen Updates. Manchmal bekommen die Leute die Updates eben, ja, ein paar Monate später. Vor allem, wenn sie Rio heißen. Also. Google bringt jetzt eine neue Spracherkennung für Gboard raus. Ja, ganz, ganz schnell soll die funktionieren. Aktivierung ist bei mir auch tatsächlich drin. Was ist der Unterschied? Also bisher wurde alles auf der Serverseite berechnet sozusagen, die Sprache, und dann in Text umgewandelt. Jetzt wird vieles bereits auf dem Gerät gemacht. Also das heißt, das Gerät selbst leitet die Spracherkennung und führt die aus und muss eben keine Dauerverbindung zum Server mehr für die Transkription haben. Das verändert natürlich die Geschwindigkeit massiv. Die 80 Megabyte auf dem Smartphone kann man da sicherlich auch noch verschmerzen, denke ich. Ja, ich finde den Trend sogar gar nicht so schlecht, weil oftmals ist es so, dass ich gerade in Gebieten, wo ich eben keinen guten Empfang habe, wenn ich da was diktieren will, geht es natürlich nicht. Also, was muss ich machen? Wieder zur Hand Schrift da zurückkehren, beziehungsweise zum Handtippen, ja. Und das finde ich schade. Und einige Leute haben da echt zu kämpfen, auch daheim, ja, dass eben so eine stabile Internetverbindung manchmal gar nicht so stabil ist. Ja. Und von daher ganz gut. Außerdem von datenschutzrechtlichen Belangen her ist es auch sehr wünschenswert. Also wenn das Gerät schafft, das auch auf dem Gerät durchzuführen, dann ist es nur positiv, kann das nur positiv sein. Ja, das wäre vielleicht auch eine gute Sache für die Google Home Geräten. Ja, dann könnte man das einmal updaten. So, dann müsste ich nur noch einen Schalter haben, keine Updates mehr für diese Sprachdatenbank. Und dann wird es sogar funktionieren. Ja. Mehr sage ich gleich noch dazu bei einem anderen Thema. Da ist mir wieder der Kragen geplatzt beim Google Assistant. Ich drehe bald durch. Ja, also die gute Nachricht ist eben, dass man hier das jetzt nutzen kann. Ja. Aber die Sache ist eben, dass es nur für US-Englisch geht, und bisher wird es wohl auch darauf sich beschränken. Wann dann andere Sprachen kommen, wird sich zeigen. Im Momentan, wie gesagt, nur US-Englisch. Vielleicht hat es auch deswegen damit zu tun, weil ich ja Gboard Dual nutze, also mit drei Sprachen insgesamt, ja. Vielleicht war es auch deswegen der Fall, dass ich überhaupt keine Geschwindigkeitsverbesserungen feststellen konnte. Aber überhaupt keine. Ja, und ich vermute mal, dass wenn man mehrere Sprachen eingestellt hat, dass dann einfach trotzdem alles über den Server läuft, um herauszufinden, welche Sprache man gerade reinspricht. Und dann wird eben die Sprache für die Schnellsprache sozusagen für US-Englisch übergangen. Auch wenn man es aktiviert, wie ich das getan habe. Schlecht. So, ja, einer schreibt hier, ja, freut sich schon, wenn UK-Englisch dann zur Verfügung steht in 1,5 Jahren. Und unten drunter dann, und in Spanisch dann in 3 Jahren. Ja, so sieht's aus. Wisst ihr, manchmal ist diese US-Zentrierung bei diesen Unternehmen schon zum Kreischen, wirklich. Also ich bin da manchmal der Meinung, vielleicht wäre so ein EU Google gar nicht so verkehrt. Ja, aber das würde ich bestimmt bereuen, wenn es wirklich mal kommt, werde ich das bestimmt bereuen. Ziemlich sogar. Google Drive App wird ein neues Design bekommen. Ja, Material Design, ja. Komplett neu mit dem schnörkellosen weißen Theme, so wie ich das mag, ja. So wird jetzt demnächst die Drive-App ausgeliefert werden, eigentlich ab heute, ja, 18. März. Allerdings, dreimal dürft ihr raten, ist bei mir nicht gekommen. So alle 5 Minuten haue ich hier auf den Update-Button im Play Store und gucke, ob was ankommt. Aber ist noch nichts da davon. Und ich habe auch natürlich in der Drive-App geguckt, ob das serverseitig vielleicht umgestellt wird. Ist auch noch alles beim Alten. Und ich finde, das ist sehr notwendig geworden. Drive hat mittlerweile schon ziemlich schäbig gewirkt, weil es einfach nicht mehr so ein modernes Antlitz hatte. Es hat wirklich schon veraltet ausgesehen. Und das ist bei so einer App natürlich sehr, sehr schlecht, wenn das integriert ist. Und hier diese neue App, die sieht richtig gut aus. Ja, übernimmt übrigens auch einen ganz anderen Ansatz. Man hat hier jetzt ein zweispaltiges, so eine Übersicht, ja, mit Ausschnitten davon, ja, Thumbnails, ja, und das sieht richtig gut aus. Also das, was ich bisher so gesehen habe bei Abbildungen hier, ich konnte es ja selbst noch nicht ausprobieren, sieht alles wunderbar aus und ja, richtig toll. Übrigens, Google Drive, noch was, ganz interessant. Ich habe, wenn ich hier auf zum Beispiel New Incognito Window gehe, also hier auf dem, wenn ihr anonym hier versucht, die Seite one.google.com anzusprechen aus Deutschland, ja, dann seht ihr, dass es schon ein Angebot gibt. Ja, und ihr könnt auch schon Preise sehen. Genau, aber wenn ihr so benachteiligt werdet wie ich bei Google, ja, obwohl ich, jetzt hat sich mein Assistant eingeschaltet, obwohl ich tatsächlich schon Ewigkeiten Google Drive abonniert habe, ja, richtig, ja, Pay-Account, ja, schon seit Ewigkeiten, krieg ich keine Infos angezeigt bei one.google.com. Da wird mir gesagt, dass es bald in meiner Region zur Verfügung steht, was ja glatt gelogen ist. Es steht bereits zur Verfügung. Nur für mich steht es noch nicht zur Verfügung. Meine Herren, also das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ich würde ja vielleicht sogar hier 200 GB für 2,99 € im Monat nehmen. Das hört sich ganz gut an. Aber Entschuldigung, kann ich noch nicht. Geht noch nicht. Frechheit. So viel zu dem Thema Google One. Ja, naja, ich habe ja zum Glück noch bei P-Cloud 2 Terabyte momentan Speicher. Für ein Apfel und ein Ei. Ja, das ist auch gut. So, die Google Assistant-Katastrophe geht weiter mit mehr Sprachen. Zuerst mal das Positive. Google Assistant kann man nun mit bilingual, mit mehreren, noch mehr Sprachen betreiben. So ist zum Beispiel jetzt möglich, dass man Deutsch und Japanisch nehmen kann. Oder Englisch und Französisch. Ja. Oder Spanisch und Russisch, ja, alles geht. Nur, das hat ein Problem, jetzt kann man in noch mehr Bilingualsprachen sich frustrieren. Denn es ist Kacke, ganz ehrlich. Ich habe es heute auch ausgeschaltet, heute Morgen. Ich habe seit Tagen nach dieser Umstellung übrigens, war das wieder, ich habe es gemerkt. Ich habe noch nichts davon gelesen, ja. Ich habe genau gewusst, Google hat wieder mal was umgestellt am Assistant. Die haben irgendwas gemacht, denn seit Tagen funktioniert bei mir die Spracherkennung nicht mehr richtig. Das war auch ein Thema in der Community. Da ging es darum, dass nur noch Sachen abgelegt werden als Routinen, wo man dann einen festen Satz sprechen muss und fertig, damit es überhaupt noch funktioniert. Ja, Pfeifendeckel, Ja, geht auch nicht, denn selbst diese Erkennung funktioniert nicht richtig. Also zunächst mal ist die Erkennung deutlich schlechter geworden. Das heißt, ich werde richtig tatsächlich nicht verstanden. Dann wird meine Stimme nicht richtig erkannt. Oftmals wird die als irgendein anonymer User angesehen. Das hat vorher einwandfrei funktioniert. Und noch schlimmer ist, obwohl ich Englisch sprich, sagt der, ich würde Deutsch sprechen, was natürlich dazu führt, und das ist der nächste Hammer, der früher übrigens auch nicht war, ist es mir unbegreiflich. Ich habe eine Routine eingerichtet, ja, und wenn ihr die Routine aufruft, dann wird am Schluss noch ein, also direkt dem Google Assistant einen Befehl gegeben, das könnt ihr ja eintippen, ne? Turn off the television. Ja? Und dort, das hat dort immer gestanden, das hat auch immer funktioniert. Sowohl in Deutsch als auch in Englisch, weil der Assistant war ja schlau genug, ne? Sieht, ah ja, das ist ein englischer Satz, also ne, ist ein englischer Satz. Okay. Und seit einiger Zeit, seit einigen Tagen geht das nicht mehr. Wenn er also mich falsch erkennt und obwohl ich Englisch spreche, ja, Sleep Mode, sage ich dann, ja, dann führt er die Routine zwar aus, antwortet mir in Deutsch und sagt dann, dieses Gerät kann nicht gefunden werden, bitte steuere das Gerät direkt. Ja, und das Gerät ist Television. Television gibt's im Deutschen nicht. Super. Das heißt, damit die Routine funktioniert, müsste ich das also, schalte den Fernseher aus, weiß allerdings nicht, ob das im Deutschen überhaupt funktioniert. Und dann würde es funktionieren. Ja, also wenn diese Routine in Deutsch überhaupt aufgerufen werden kann. Aber dann müsste er mich auch immer in Deutsch erkennen. Wenn er mich dann als Englisch erkennt, dann würde er es ja auch nicht verstehen, weil er das Gerät Fernsehen nicht kennt. Ja. Also, ein Riesenhaufen Dreck ist der Google Assistant geworden. Ich habe ehrlich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich die Sprache heute Morgen, die Bilingualsprache abgeschaltet. Werde jetzt das heute Abend beim zu Bett gehen probieren, und wenn er es dann immer noch nicht richtig macht, dann werde ich noch, bevor ich schlafen gehen, aufstehen, und wenn ich geladen genug bin, dann schlage ich den Google Home Mini kurz und klein und stelle mir einen Alexa dorthin. Ja, also wirklich, ich habe die Faxen dicke, und zwar ganz gewaltig. Noch nicht mal die simpelsten Aufgaben können mehr gemacht werden, weil das Ding mich nicht versteht. Unfassbar. Und alles hat wunderbar funktioniert über Monate. Dann wurde es immer schlimmer. Ja, aber ihr kennt ja die Leidensgeschichte schon. Da habe ich ja schon so oft drüber gesprochen. Und wisst ihr, das regt mich total auf. Wenn ich schlafen gehe, dann fahre ich langsam runter. Ja? Und dann sage ich, Sleep Mode. Und dann macht er die Lichter aus, vergewissert sich, dass alle Geräte abgeschaltet sind, zur Sicherheit auch noch den Fernseher, falls ich schon vergessen habe, abzuschalten. Ja. Alle Switches werden abgeschaltet, das heißt, alle Geräte werden auch getrennt. Ich habe hier einen Haufen Steckdosen, die getrennt werden. Alles runtergefahren, falls irgendwo noch was spielt an Musik, wird auch abgeschaltet, und dann ist Schlafenszeit. Wenn ich aber, und das ist die letzten 3-4 Nächte ein paar Mal passiert, ja, also die letzten 3-4 Nächten immer passiert, dass ich 5-6 Mal sagen muss, den Befehl, bis er den richtig ausführt, und manchmal macht er dann auch noch andere Sachen, es ist unfassbar, was hat das jetzt gemacht? Ja, dann sagt er auf einmal, versteht er irgendwas anders statt Sleep Mode, versteht er irgendwas anders und will mir irgendeinen Scheiß spielen von Google Play Music. Und dann natürlich, ne, Stopp, und dann Sleep Mode, Ja, und dann muss ich immer noch warten, weil wenn er in der Routine ist, kann er offenbar keine Befehle entgegennehmen. Da muss ich immer warten, bis die Routine komplett abgearbeitet ist. Ja. Und dann habe ich so einen Zorn, ja, dass ich wirklich längere Zeit wach liege. Das geht gar nicht mehr. Ich will einen Assistent haben, der funktioniert. Ja. Und wie gesagt, es ist heute Abend ist die letzte Chance für den Google Home Mini. Wenn er jetzt, ich habe es jetzt auf Englisch gestellt, das ist schon eine ziemliche Schande, weil das ist nämlich dann meiner Meinung nach unlauterer Wettbewerb, wenn da etwas propagiert wird, von wegen Bilingual-Sprache, dass man die einstellen kann und die funktioniert nicht richtig, ja, weil dann die Sprachkennung nicht mehr richtig funktioniert. Ja. Ich habe mir das Gerät gekauft für eine spezielle Aufgabe und das muss funktionieren. Ja. Und dann fliegt das Teil raus und fertig. Ja. Ich sage nur eins. Amazon Echo funktioniert einwandfrei. So. Gut, weiter geht's. Android Q ist rausgekommen für alle Pixelgeräte als Beta. Das ist natürlich sehr erfreulich. Das heißt, auch für die alten Pixelgeräte ist das Android Q rausgekommen als Beta-Version. Das macht mich natürlich sehr froh, weil ich ja noch so ein altes Pixelgerät habe. Und das lässt natürlich dann hoffen, dass auch die Vollversion von Android Q dann tatsächlich auch für das Google Pixel XL 2016 kommt. Das wäre eine schöne Geste, eine schöne Sache. Weil man durfte ja nicht mehr damit rechnen. Der Support ist quasi eingestellt für die OS-Versions-Updates. Nur für die Sicherheits-Updates gibt es eigentlich noch eine Garantie bis Ende des Jahres. Und dann ist auch die abgelaufen. Wenn dann aber jetzt tatsächlich sogar nochmal ein Betriebssystem-Update kommt auf die alten Pixel, dann ist dann natürlich ein viel größeres Vertrauen in diese Pixelgeräte, was die Updates betrifft, als bisher angenommen möglich. Ja, das würde mich sehr, sehr positiv überraschen und wäre eine gute Sache. Allerdings ist es noch nicht ganz klar, ob, wenn die Beta-Version erscheint, auch die Vollversion, also die Endversion erscheint auf den alten Pixelgeräten, denn es könnte ja immerhin auch dann herausgefunden werden, dass eben diese alten Geräte gar nicht so gut laufen mit dem Android Q und dann eben auch das Update sogar bewusst nicht veröffentlicht wird. Ja, das kann durchaus passieren. Und ich sag mal, das ist auch wahrscheinlich, wenn ein Fehler größerer gefunden wird, dann wird man das wohl auch nicht machen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Priorität besonders hoch ist. Auf jeden Fall ist die Android Q-Version als Beta jetzt draußen. Kann sich also jeder Normalsterbliche installieren. Vorsicht allerdings, da sind noch jede Menge Bugs drin. Und es könnte sein, dass ihr das Gerät auch nicht mehr richtig nutzen könnt, dann, wenn ihr das drauf habt. Das sei also eine Warnung. Aber immerhin, es geht. Ihr habt die Möglichkeit. Und ja, was an neuen Funktionen reinkommt. Es sind, bisher habe ich mehr negative als positive Sachen gesehen. Ein positives Ding ist, dass man zum Beispiel den Bildschirmmodus frei wählen kann, also den Windows-Modus. Ja, man kann hier so einen Free-Window-Modus einschalten, wo man dann quasi so Fenster hat, wo man dann auf dem Smartphone nutzen kann, ja. Und halt dann zum Beispiel mehrere Apps und so gleichzeitig zu betreiben. Das finde ich eigentlich ganz gut. Eine schöne Sache. Aber die negativen Sachen tun halt momentan überwiegen. Beispielsweise die Nachrichten werden, glaube ich, für Normalnutzer zur Glückssache werden. Und ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, falls ihr jemand seid, der immer wieder euren Bekannten, Verwandten helfen müsst mit dem Smartphone, könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass ihr das öfteren mal in Anspruch genommen wird, weil auf einmal, ja, ich kriege ja keine Benachrichtigungen mehr, da stimmt was nicht. Ja, genau. Weil jetzt macht es Google nämlich super einfach, dass man keine Benachrichtigung mehr bekommt. Also nicht nur, dass jetzt ein Stromsparmodus ist, ja, bei dem es passieren kann, dass man stundenlang keine Benachrichtigung bekommt. Oder dass man aus Versehen die Nachrichten, also das Handy komplett für Nachrichten erstmal deaktivieren kann. Nein, jetzt gibt es auch noch die Möglichkeit, dass ihr pro App, ja, aus Versehen die Nachrichten entweder stumm schaltet oder blockiert. Da wird dann regelmäßig gefragt, ob diese Benachrichtigungen weiter angezeigt werden sollen. Und dann kann man auswählen, ja, weiter anzeigen oder ohne Ton zeigen oder blockieren. So, und wenn ihr eins von den drei gemacht habt, dann ist es sauschwer, das wieder rückgängig zu machen. Wenn also mal jemand aus Versehen auf Block oder auf Show Silently drückt, dann hat er ein kleines Problem. Und es wird ein Normalo kaum noch rauskriegen, wie das wieder geht. Ja, also könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen. Und vor allem heißt es auch, dass natürlich Benachrichtigungen noch unzuverlässiger werden, als sie jetzt sowieso schon sind bei Android Pie. Es ist wirklich es ist wirklich zum Heulen. Man hat das Gefühl, Google macht die Smartphones oder das System für Leute, die eigentlich gar kein Smartphone wollen, die eigentlich nur ihre Ruhe haben wollen. Leute, da gibt es eine super einfache Methode. Könnt ihr auch einem Bekannten sagen, wenn die jetzt begeistert sind, ja, endlich die Nachrichten weg. Gibt eine einfache Methode. Kein Smartphone kaufen. Hey, funktioniert 100% und überall. Spart sogar jede Menge Kohle. Hm? Gut. Okay, ich brühe wieder so vor Sarkasmus. Stromspar-Irrsinn, ja, wird auch noch verrückter auf Android Q. Etwas, was mir seit Oreo bereits richtig gegen den Strich geht. Die sogenannten Stromsparoptimierungen. Ich habe mich früher noch darüber lustig gemacht. Ja, habe gesagt, ja, wenn ich für Stromsparen alles abschalten soll, dann brauche ich auch eben auch kein Smartphone mehr. Da sagen die Leute, ja, GPS ausgeschaltet, ja, Bluetooth ausgeschaltet, ja, ich will Bluetooth nicht einschalten, weil es braucht Strom. Ja, das ausgeschaltet, Background-Data ausgeschaltet. Leute, ich sag euch, spart Kohle, kauft euch kein Smartphone, dann habt ihr ein Handy, das 2 Wochen nur am Stück ohne Aufladen und ihr spart noch Geld, cool. Also irgendwo denke ich wenn Stromsparen dazu führt, dass ich wichtige Funktionen an meinem Handy nicht mehr nutzen kann, dann brauche ich das Handy auch nicht, dann brauche ich auch keinen Strom zu sparen. Ja. Verrückt sowas. Also es ist jetzt, man kann jetzt noch so einen Zeitplan festlegen, ja, und zwar ein automatischer Zeitplan für die Stromsparfunktion, und zwar die echte Stromsparfunktion, das heißt, wo Dienste dann abgeschaltet werden, ja, und zwar basierend darauf, wie man das Handy benutzt. Und das heißt, die AI wird eingreifen und da wird es mir Angst und Bange. Nicht, weil ich Angst habe vor der AI, sondern weil ich weiß, dass das nicht richtig funktioniert. Dann greift die dort ein und sagt, okay, also jetzt ist nicht mehr zu erwarten, dass du das und das noch machst, also schalte ich das und das mal aus, ja, und dann hält eben dein Akku jetzt länger. Cool. Und dann kommt doch eine Nachricht, die unerwartet ist und dann, ja, geht nicht. Dann gibt es auch noch eine Auswahl, zum Beispiel basierend auf Prozent, das heißt, wenn dann zum Beispiel das Handy also an die 15% kommt, ja, dann alles abschalten. Ja. Da müsst ihr aber genau aufpassen, weil wenn ihr dann an die 15% kommt und ihr erwartet eine dringende Nachricht, ja, dann müsst ihr den Stromsparmodus ausschalten, sonst kriegt ihr diese dringende Nachricht nicht. Ganz einfach. Zum Glück gibt es noch die Funktion, man kann es ausschalten, ja, was ich natürlich auch allen empfehle. Ob dann auch die gesamte Batterieoptimierung ausgeschaltet werden kann, das kann ich nicht sagen. Das ist das, was ich jetzt machen muss bei Android Pie, damit ich überhaupt noch Apps vernünftig nutzen kann. Ja. Auch das war Thema in der Line-Community. zum Beenden von Apps wieder, ja, das ist so massiv, dass man da wirklich keine andere Möglichkeit mehr hat, als alle Stromsparoptimierungen abzuschalten bei den Geräten. Übrigens ist es auch nicht ganz so schlimm, wie man dann vielleicht erwarten kann. Wenn man nur vernünftige Apps drauf laufen hat, ja, dann funktioniert das auch. Und wenn man so eine genannte Rogue-App drauf hat, dann kann man die auch manuell, den Zugriff sperren sozusagen. Also, dass dann diese App tatsächlich beendet wird. Ja. Ansonsten, ich muss schon jetzt bei Android Pie eben den gesamten Stromsparmodus außer Kraft setzen. Ich hoffe, dass bei Android Q dann auch das weiterhin möglich ist. Ansonsten habe ich bei Android nur noch ein Smartphone, bei dem ich keine Nachrichten mehr empfangen kann. Und dann wäre der Punkt gekommen, also wenn ich das nicht mehr ausschalten kann, Leute, dann wäre der Punkt gekommen, wo ich einen Systemwechsel mache. Ich sag's knallhart. Das lasse ich mir nicht gefallen. Digital Wellbeing in your butt, ja, das kann sich Google in den Hintern stecken, Digital Wellbeing. Ich will 100%ige Erreichbarkeit. So sieht's aus. Immer und überall, wann ich will. Und nicht, wann die AI will oder wann Google denkt, dass es für mein Digital Wellbeing gut ist. Das bestimmt immer noch ich. Dann kann die Menschheit auch ganz entmündigen. Ne? Also wirklich. Na gut, so. Stardew Valley ist jetzt zu haben. Die App, von der ich schon mal gesprochen habe, ja. Die hätte ja App der Woche werden können, aber ich habe mal davon abgesehen, ja, weil es mal doch ein bisschen zu teuer für die jetzt zu kaufen, ja, ist natürlich schade, ganz klar. Ich würde die auch zum Test tatsächlich kaufen, aber im Moment möchte ich hier keine unnötigen Ausgaben machen, denn das Honor View 20 steht kurz vor der Tür und da kommt noch einiges an Zubehör dazu. Wie viel weiß ich nicht und deswegen muss ich da mal ein bisschen gucken, ja, und dann werde ich natürlich kein Rollenspiel, für das ich sowieso keine Zeit habe, richtig zu spielen, 8,99 zahlen. Dennoch, nach allem, was ich bisher gesehen habe, ist dieses Stardew Valley schon diese 8,99 wert, zumal man dann auch eben ein komplettes, volles Spiel hat, was ja heutzutage fast schon selten geworden ist. Also ich werde mir das irgendwann auch holen, nur jetzt nicht gleich, ne? Auch wenn die 8,99, denke ich, so als Game durchaus okay gehen, das sind schon Spiele, die hier also vollpreismäßig angesiedelt werden können. Und ich bin sehr angetan von dem Look von diesem Game. Ja, und ich denke, das wird eine schöne Geschichte, meiner Meinung nach. Stardew Valley ist ab sofort jedenfalls jetzt erhältlich, ja, gibt es und kann gezockt werden. So, Apps aus anderen Regionen ist ja immer eine Sache, also ich als Japan-Fan habe damit auch immer zu kämpfen, ja, das heißt, es gibt so viele Apps, die es nicht in Europa gibt, aber in Japan, die ich gerne zocken würde. Unmengen an Anime-Games natürlich, ja, als Anime-Fan. Also viele Sachen, was ich da machen würde oder runterladen würde und auch tue, weil es gibt eine Möglichkeit, wie ihr die Region umgehen könnt, die Regionssperre. Dazu braucht ihr ein VPN, beispielsweise da über diesen VPN, wo ich mal verlinkt habe, ja. Eine VPN-App, da startet ihr dann zum Beispiel mit dem Server, ja, die Verbindung die ihr vortäuschen wollt. Also wenn ihr zum Beispiel USA vortäuschen wollt, müsst ihr dann eben einen Server in den USA auswählen, oder wenn ihr Japan auswählen wollt, müsst ihr einen Server in Japan auswählen. Zum Glück geht das, ja, mit dieser VPN-App, die ich habe. Und dann wird also eine Verbindung darüber aufgebaut. Das ist aber leider nicht alles. Also ein paar Funktionen übrigens werden, wenn ihr zum Beispiel jetzt euch einloggt, USA, und ihr geht zum Beispiel in Google Fotos, dann war es bei mir so, dass die Gesichtserkennung automatisch aktiviert wird und die bleibt auch aktiviert, auch wenn ihr dann wieder als mit einer deutschen IP reinkommt. Das ist schön. Aber für die Apps zu installieren, müsst ihr ein bisschen mehr machen. Und zwar müsst ihr da in die Einstellung gehen, unter Apps, die den Play Store aufrufen, ja, also die Einstellung für den Play Store aufrufen und dort auf Clear Data gehen. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Die Daten werden zwar gelöscht, aber nur von eurem Handy und eben die Regionalcode-Daten. Und der Rest wird von dem Google-Server dann wieder angezapft sozusagen und euch geht also nichts verloren, eure App-Datenbank oder sonst irgendwas ist alles okay, alles gesichert. Und dann erkennt ihr aber so, ihr habt eine andere Region und schaltet dann quasi den Play Store um auf diese Region und bam, da seid ihr und könnt dann die, unabhängig von der Sprache übrigens, die ihr eingegeben habt im Handy, könnt ihr dann die Apps nutzen. Das ist eine Sache natürlich, klar. Manchmal gibt es Probleme, wenn zum Beispiel die Apps abfragen, welche Sprache ihr auf dem Handy aktiviert habt. Dann geht es natürlich nur, wenn ihr auch tatsächlich diese Sprache dann aktiviert habt. Aber in der Regel ist es so, dass nur die Regionalcodes, die eben bei Google Play gespeichert sind, genutzt werden für diese Erkennung. Und dann könnt ihr eine Unmenge von Apps nutzen, die vorher in eurer Region nicht verfügbar waren. Gerade wie gesagt bei Japan, Europa gibt es so viele Apps, so viele Unterschiede, weil die Japaner, die interessiert es eigentlich relativ wenig, was in Europa die Leute haben wollen oder nicht, ja. Und die wollen da ein bisschen unter sich bleiben, offenbar, ja. Und deswegen ist ein Entwickler dort besonders vorsichtig und gibt sein Programm nicht einfach, seine App nicht einfach für die ganze Welt frei, sondern eben nur für Japan. So ist es üblich. Während zum Beispiel in den USA immer mehr Entwickler einfach weltweit aktivieren, fertig. Gut, ist vielleicht auch nicht unbedingt unverständlich, weil wenn es dann so eine App, ja, nur auf Japanisch gibt, es ist unfassbar, dann schreiben die Leute eine Sternebewertung in die bei den Reviews und schreiben als Begründung, ist nur in Japanisch. Ich meine, wie blöd muss man sein? Ich bin froh, dass so eine App nur in Japanisch ist. Ja? Das sage ich auch jedes Mal, wenn Animes synchronisiert werden in Deutsch, ja, mit den Stimmen. Oh Gott, schöne, lustige japanische Anime-Stimmen werden dann zu, was weiß ich, Stimmen, die sich anhörten, als ob es eine Prostituierte von der Reeperbahn gerade wäre, die da reinquatscht. Furchtbar. Naja, egal. Oh, ich könnte mich hier durchdrehen. okay, Vivo Apex heißt ein Gerät, das vollständig aus Glas ist und ohne Anschlüsse. Ja. Vivo hat tatsächlich jetzt das Gerät der Presse gezeigt und sogar funktionierend gezeigt. Ja, nicht schlecht. Es wirkt gut. Dadurch, dass es voll aus Glas ist, hätte ich allerdings wirklich Angst. Also alles aus Glas, auch die Seiten. Neben. Es gibt hier rundherum nur Glas. Meine Herren, das darf nicht wahr sein, oder? Natürlich auch keine Anschlüsse. Das ist ja jetzt der große neue Hype. Ja, ein Telefon ohne Anschlüsse. Wobei es nicht ganz stimmt. Es gibt hier bei diesem Apex zumindest noch eine Kontaktleiste hinten auf der Rückseite. Ich schätze mal, dass es da in ein Dock auch reinkommen kann. Ja. Also daher lässt sich nur vermuten, dass man zumindest mit Spezialadaptern dann doch noch via USB das Gerät verbinden kann. Allerdings ist das eigentlich für mich ein Muss. Ja? ich möchte nicht auf einen USB-C-Anschluss verzichten oder überhaupt auf einen USB-Anschluss, weil ich dann immer die Möglichkeit habe, das Ganze zu verbinden mit entsprechenden Geräten, auch hinsichtlich von der Nutzung als Desktop-Gerät. Dann braucht man einfach einen USB-Anschluss, einen schnellen, um einen Dock anzuschließen. Das wird nicht wireless funktionieren, jedenfalls nicht in der Geschwindigkeit. Und naja, okay, aber das ist, ich sehe natürlich schon, dass das auch also eine Spezialanwendung bei mir ist, sicherlich noch jedenfalls. Aber wie gesagt, die Möglichkeit, das an USB anzuschließen und dort Dateien übertragen, ohne die Cloud, ohne Wi-Fi, ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und von daher, denke ich mal, wird ja, das vielleicht auch nur so eine Studie bleiben, wie dieses Gerät, was viel zu teuer war und auch abgesäbelt wurde bei Indiegogo. Ja, die haben ja da, habe ich letzte Woche berichtet, eine lächerliche Menge an Unterstützer bekommen. Ich weiß nicht, ob das Gerät jetzt mehr ja, irgendwie Sinn macht da. Das einzige Interessante ist, auf dem ganzen Display soll ein Fingerabdruckscanner drauf sein. Wie die das gemacht haben, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ob das gut funktioniert, auch keine Ahnung. Aber naja, sag mal, fassen wir mal zusammen. Das ganze Telefon ist ein Fullscreen-Fingerprint-Scanner. Es hat keinen USB-Port. Ist komplett aus Glas gemacht. Keine weiteren Anschlüsse. Also, ja, bis auf diesen proprietären Anschluss. Ja, schon komisch, keine Anschlüsse, aber es hat einen proprietären Anschluss. Ja, ich weiß nicht, also gut, Gerät wird nicht lange halten, Fingerabdruckscanner, keine Ahnung, wie das funktionieren soll und kein USB-Port, ja, das war's. Das war's. Ach ja, da habe ich noch, ich habe noch was vergessen. Es hat keinen 3,5 mm Klinkensteckeranschluss. Ja, und auch keinen USB-Anschluss für euren Kopfhörer. Heißt, nur über Bluetooth könnt ihr das Teil anschließen. Ja. Ich meine, gut, machen zwar sowieso alle, ja, aber fast alle, aber trotzdem, ich möchte das nur noch mal in den Raum werfen. Also da gibt es noch nicht mal mehr die Möglichkeit, einen Dongle zu benutzen. Ja, nur mal so. Google eröffnet eine Android-Spiele-Seite. Was sagt man denn dazu? Damit ist natürlich wieder ein Gerücht aufgeflammt, dass vielleicht Google jetzt demnächst, nämlich auf der Game Developer Conference, ja, wann ist die Keynote? Da ist da jetzt eine Keynote. Da wird nämlich Google auch vertreten sein, ja, und wird etwas vorstellen. Ist interessant, weil man vermutet, dass das dieser Streaming-Gaming-Service sein wird, der mal getestet wurde. Bleiben wir mal am Ball. Nächste Woche kann ich vielleicht da schon mehr dazu sagen. So, jetzt fange ich mal an mit der Community. Ich kann mal wieder die Themen nicht ganz so umfangreich behandeln, denn erstmal, es ist Unmengen an Sachen, die in der Line-Community momentan drinstehen. Richtig cool. Und die Zeit läuft uns schon wieder davon. Ist schon wieder über die Stunde drüber. Ja. Also ist zunächst etwas, was man auch relativ schnell abhandeln kann, aber es war trotzdem sehr interessant. Ich glaube, wer war das denn hier? Moment mal. Wer hat das dann geschrieben? Uiuiui, ist da viel drin? Einmal, ja genau, der Andi hat geschrieben, einmal OLED, nie wieder zurück. Und das hat mich auf eine spannende Idee gebracht, denn genau diesen Schritt mache ich. Also ich hab ja jetzt einen AMOLED-Screen und ich werde jetzt ja demnächst auf einen IPS-Screen, also auf einen LCD, normal LCD-IPS-Screen umsteigen. Dann bin ich mal gespannt, wie dort der Unterschied ist. Allerdings erwarte ich nicht viele Probleme. Aber mir kam da eins wieder in den Sinn, ja, die Falschfarben bei AMOLED. Ja, da bin ich ja kein Fan davon, aber viele Leute sind eben genau das, was das so toll ausmacht. Das sieht so richtig brillant aus, das Display. Ja, aber ich habe das bei mir ja abgeschaltet. Ich habe bei mir sofort das SVGA-Farbprofil eingestellt. Das, was da auch beim Pixel 2 so arg gescholten wurde. Ja, aber das ist das Offizielle von der Filmindustrie genutzte Standard, der genutzte Standard. Und das ist das Farbprofil. Das heißt, wenn ihr einen Film oder ein Foto so sehen wollt, wie es wirklich sein sollte und gemacht wurde, dann solltet ihr das SVGR-Farbprofil einstellen. Und da tun sich dann die IPS-Displays und die AMOLED-Displays wieder stark annähern. Das heißt, man kann kaum noch einen Unterschied feststellen zwischen den zwei. Ja? Denn das ist ja der Hauptunterschied zwischen den beiden. Ein Dauerbrenner gab es auch noch. Ja? Wer war's? Ich glaube, was ist der Mitch? Ich glaube, damit. Ja, genau. Ich habe da geschrieben, dass ich natürlich gewartet habe auf das Honor View 20 mit 8 GB, 256 GB RAM. Ja. Das kleinere Modell war mir natürlich zu wenig Speicher. Und dann sagt damit, den Arbeitsspeicher verstehe ich ja noch, aber was machst du mit so viel internen Speicher? Also, zunächst mal, wenn es ein Modell gegeben hätte mit 8 GB, 128 GB, hätte ich das vielleicht genutzt. Ausreichend ist aber selbst 256 GB nicht. Ich hätte es trotzdem vielleicht gekauft, weil ich muss da dran sowieso eine externe Terabyte-Platte einschließen, vielleicht 1 oder 2 Terabyte, mal gucken, um Dateien auszulagern, weil, das ist bei mir ruckzuck voll mit Daten. Ja? Also da ich hier nicht alles in der Cloud ablegen will und kann, vor allem bei den Videodaten, ja, werde ich dann natürlich viele Daten auf dem Gerät lassen, ja, und eben auch dann auf der Festplatte lokal übertragen zum Sichern. Ja. Unter anderem sind dort dann eben auch, wie gesagt, Videodateien drauf und ich will ja auch mal ein bisschen mit 4K vielleicht was aufnehmen und so. Ne? Außerdem sind die RAW-Fotos mit 48 Megapixel pro Bild dann doch schon wesentlich größer. Ja? Klar, die hat man zwar in der Cloud, aber wie gesagt, man will ja nicht alles reinlegen. Und dann steht auch noch die Veränderung an bei mir, dass das Gerät ja auch als Desktop-Gerät genutzt wird. Also das ist auch mein Computer. Und wenn ich da angucke, dass die 1-Terabyte-Platte bei mir doch relativ voll ist auf dem Computer, kann ich das auch erwarten, dass es genauso auf dem Handy passiert, weil alles wird dann mit dem Smartphone gemacht werden. Und dann sind die 256 GB eher zu wenig. Wie gesagt, da muss ich hier noch einiges auslagern und habe halt eben nicht mehr alles an einem Platz sozusagen. Ne? Also ich denke aber, dass mit Cloud-Unterstützung und externer Festplatte und 256 GB RAM wird es gerade so klappen bei mir. Ich hätte allerdings lieber das gehabt, was auch zum Beispiel Samsung schon anbietet mit dem Galaxy S10 Plus. Da gibt es eine 1-Terabyte-Version. Das wäre mir natürlich lieber gewesen. Da hätte ich zumindest so viel Speicher wie jetzt am Computer. Denn ich brauche nicht weniger Speicher, sondern ich brauche mehr Speicher, weil ich hier alles mit 720p und maximal 1080p Videos mache. Und auf dem neuen Smartphone wird wohl das meiste in 4K gemacht. Das heißt, Daten, Daten, Daten ohne Ende. So, was haben wir noch? Android Q Desktop Modus wurde besprochen. Das hat mich auch gewundert. Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken. Wer war das? Ich meine, das war der. War das der Chris? Nein, Entschuldigung, ich muss hier, ich glaube, ich muss mir das im Vorfeld mal dazu schreiben, wer was da geschrieben hat. Ja, der Chris war es, genau. Und zwar ist für Android Q ein sogenannter Desktop-Mode geplant. Der soll tatsächlich jetzt funktionieren, so schreibt der Chris. Finde ich toll. Und jetzt frage ich mich aber, bin ich jetzt doch ein Hipster? Also Leute, ich habe ehrlich wirklich nichts davon gewusst, dass Android Q einen Desktop-Modus kriegen soll. Ich schwöre, ich habe das nicht gewusst. Ich habe die Idee einfach so bekommen, dass ich mein Smartphone jetzt auch als Desktop benutzen will, weil ich da auch neugierig drauf bin, ob das wirklich möglich ist, das komplett zu ersetzen, so ein Laptop, beziehungsweise ein Desktop-Computer. Und das werde ich auch tun. Wenn es scheitert, kann ich mir immer noch einen anderen Laptop holen. Aber erst mal gucken. Ja? Ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Ich habe da einiges gesehen und kann ich da nur sagen. Ich wüsste nicht, warum man dann noch einen normalen Computer braucht dafür. Aber okay. Nur jetzt kommt Android Q mit diesem Desktop-Modus raus. Jetzt frage ich mich, Mensch, bin ich doch ein Hipster? Bin ich hier auf der Welle des Geschehens? Und da schäme ich mich dann dafür, ja. Ich habe das zuerst gesagt mit dem Desktop-Mode, ja. Vergiss es, Android Q, ja, Google, ja. Mach mir nicht alles nach, ja. Ich war zuerst, ja. Ich bin das Original und ihr seid die Nachahmer. So, ja, Google. Smart Home, ja, manches will man nicht mehr missen. Auch das war es in der Community, was da gesagt wurde. Von mehreren Leuten wurde es aufgegriffen. Genau, vom Andy, vom Chris. Da wurde was gefragt, ja, genau. Gesagt dazu. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ja, was man natürlich mit so einem Google Assistant oder auch mit dem Amazon Echo natürlich machen kann. Ja. Das Problem ist eben die Verlässlichkeit immer wieder. Da muss man natürlich auch schauen, welche Geräte funktionieren. Amazon hat da immer noch ein klein wenig Vorsprung mit der Anzahl der Geräten, aber Google holt da sehr, sehr schnell auf. Also je nachdem, was man für ein Gerät hat, geht vielleicht nur mit Amazon Echo und andere Programme, andere Apps, Hardware gehen vielleicht nur mit dem Google Assistant. Da muss man also schauen. Ja. Ist so eine Sache, ja. Ich habe es auch schon mal gesagt, das Universum spielt natürlich auch eine Rolle, in welchem Universum man ist. Na, wenn man alles auf Google hat, ist es vielleicht günstiger, ja, einen Google Assistant zu holen. Wenn das nicht der Fall ist, ja, mein Gott, dann spricht eigentlich noch nichts gegen Amazon Echo. Ne? Nur für mich persönlich ist es halt so, es bringt gar nichts, wenn das Gerät irgendwo toll theoretische Funktionen hat, aber ich die nicht nutzen kann, weil mich das Gerät nicht versteht. Ja, also deswegen bin ich ja auf den Echo umgestiegen, was ich damals auch nicht gedacht hätte, dass das passiert. Ja, gut, soweit zu dem noch. Dann war noch was, große Smartphones und kleine Handys, genau, da ging es drum. Genau, der Mitch hat geschrieben, hallo, mal eine kurze Frage, ich bin aktuell im Besitz zweier Smartphones, zum einen das Honor 9 Lite und zum anderen das Samsung Galaxy A9. Letzteres geht morgen wieder zurück, warum? Ganz einfach, mir ist das Teil einfach zu groß, Leistung top, 6 GB RAM, 128 GB Speicher, 4 Kameras und so weiter. Was mich aber dabei stört, ist das unhandliche, für mich überdimensionale Design. Nun zur eigentlichen Frage, gibt es Smartphones mit vergleichbaren technischen Daten, abgesehen von den Kameras, die sind mir relativ egal, in einem handlichen Format, heißt zwischen 5 und maximal 6 Zoll, oder muss man sich bei dieser Technik mit diesen Ziegelsteinen rumärgern? Ich bin mehrmals im Jahr auf Messen, Konzerten, Großevents unterwegs, da stört so ein Klopper und beim wöchentlichen Waldspaziergang ist auch recht unpraktisch. Also es ist ja so, ich kann es nur teilweise jetzt nachvollziehen, weil ich bin auch immer im Wald unterwegs, ja, als Geocacher und mir kann das Gerät eigentlich nicht groß genug sein. Man gewöhnt sich da dran. Allerdings muss man auch sagen, es kommt nicht nur auf die Größe vom Display an, sondern eben auch auf die Gerätegröße, weil die hat nicht unbedingt was damit zu tun. Also es gibt 5 Zoll Geräte, die sind so groß wie 6,4 Zoll Geräte der moderneren Bauart. Ja, weil die keine Bezels mehr haben. Die haben weder unten noch oben noch an der Seite irgendwelche Ränder. Ja. Da hilft auch übrigens dieser Notch, ja, oder diese Punch-Hole-Kamera bei den neueren Modellen. Da muss dann nämlich oben nichts dran gebaut werden übers Display, ja, um eben zum Beispiel die Kamera zu beinhalten, ja, oder die Sprechmuschel etc. Von daher hat sich da schon was getan. Also das A9, muss ich sagen, kenne ich jetzt gar nicht so wirklich. Muss mal gucken hier, wie das aussieht. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das... Moment. Ja, also das hat natürlich oben schon mal ein ganzer Bezel, unten nochmal ein ganzer Bezel, ja. Stell dir das mal vor, das mit 6,3 Zoll Display ohne die Ränder, ja, und dann wäre das ein ganzes Stück, ja, nicht, also höher, kleiner, genau. Ja, ein ganzes Stück kleiner wäre das. Und von daher muss man das auch berücksichtigen. Also das kann vielleicht helfen, wenn du danach mal guckst. Als Hilfe kann man da natürlich zum Beispiel bei der GSM Arena, ja, gsmarena.com, die haben immer die tatsächlichen Abmessungen von den Geräten da stehen und nicht nur einfach das Display, weil das ist, wie gesagt, nicht mehr sehr aussagekräftig. Ja. Weil auch übrigens kommt ja auch noch, was jetzt ja bei vielen neuen Smartphones auch der Fall ist, die Aspect Ratio zum Tragen. Also das heißt, was für ein Format hat das Display? Ja, also so ein 18:9 Handy, ja, ist was ganz anderes wie jetzt zum Beispiel die älteren Dinger, ja. Die haben die sind eben zum Beispiel ein bisschen schmäler, dafür ein bisschen länger. Da kommt es auch drauf an, was dir am liebsten ist. Ist es mehr die Länge, die dich stört, oder ist es die Breite, die dich stört? Ja. Und das musst du dann auch berücksichtigen. Und hier sind dann eben ganz besonders wichtig diese Angaben, wie breit das Ganze ist. Also zum Beispiel sehe ich jetzt gerade, das Galaxy A9 ist 162,5 mm mal 77 mm mal 7,8 mm. Ja, das heißt 172,5 mm lang, 77 mm breit und 7,8 mm dick. Ja. Und da musst du halt selbst mal gucken, was stört dich da am meisten. Ja. Die Größe, die Breite oder gar die Dicke, auch die ist ja für viele Leute wichtig. Das fühlt sich zum Beispiel wesentlich schlanker an oder wesentlich kleiner an, wenn es schlanker ist. Ja. Allerdings Vorsicht, da nicht drauf gucken. Ne? Und manche wollen eher ein dickeres Gerät haben, weil sie es dann besser in der Hand halten können, ja, und vielleicht nicht ganz so lang. Ja, andere wollen lieber ein schmales Phone, aber darf ruhig lang sein. Ja, kommt dann immer drauf an, wie einem da die Anatomie gesonnen ist mit den Fingern. Ja. Ich habe eine ganz einfache Formel: je größer, desto besser. Allerdings wird es auch, wie du schon richtig vermutest, wie du schon richtig befürchtest, mit vernünftigen Leistungsdaten wirst du keine kleinen Displays mehr finden, aus einem ganz einfachen Grund. Je höher die Leistungsdaten, desto mehr kann man mit dem Gerät machen, desto wichtiger ist, dass der Bildschirm groß ist. Gerade bei Spielen ist mit einem kleinen Display, kann man vergessen. Ja. Videobearbeitung, Fotos, ja, okay, Fotos geht noch, Videobearbeitung auch. Je kleiner das Display, desto schlechter ist es. Und ja, viele Leute wollen damit eben auch Filme gucken und so weiter und so weiter. Und das alles führt eben dazu, dass das Display eben generell immer größer geworden ist. Ja. Naja. Ist auch klar, ne? Wenn das Display klein ist, kann man nicht so viel damit anfangen. Deswegen hat man auch im Desktop-Bereich immer, zuerst hat man sich mit 15-Zoll-Monitoren begnügt, dann braucht man einen 17-Zoll-Monitor, dann 20-Zoll, jetzt stehen da 28 und 32 Zoll Monitore rum, ja, warum? Kann mehr sehen, kriegt mehr drauf, mehr Infos, kann bessere Sachen machen und so weiter, ist halt so. Ja. Gut, damit bin ich auch durch mit der Community und jetzt geht's zur App der Woche. Ich hoffe, ich habe das nicht schon mal als App der Woche drin, weil es ist eigentlich eine ganz alte App, ja, aber ich lass es mal den Autor selbst sagen. We got it all. This game is still relevant, goddammit. So sieht's aus, ja. Es ist immer noch relevant. Und wenn ihr das jetzt gehört habt, ja, wer das ist, genau, das hier ist Beauty Pie Super Simulator. Genau. Ihr habt keinen Erfolg bei euren YouTube-Videos, ja. Es geht mal wieder nichts. Klicks sind Mangelware, ihr seid frustriert, dass euch YouTube ständig zensiert. Was soll's, ja? Hier bei PewDiePie's Tuber Simulator könnt ihr endlich zumindest virtuelle Zuschauer bekommen, ja, und zwar in Massen. Dazu müsst ihr natürlich immer wieder neues Equipment bekommen, dann steigt ihr im Level, dann kriegt ihr wieder mehr Viewers und ihr könnt euch richtig hier verausgaben mit dem Game, ja, und nein, das ist kein Casual Game, ja, ganz klar, ne? Ja, noch schöner. Sondern das ist eine richtig große Sache. Naja, sagt zumindest PewDiePie. Aber trotzdem, es ist was Schönes für zwischendurch und es macht meiner Meinung nach Spaß. Das ist so ein Game, was auch eben im Hintergrund läuft. Was natürlich beim Smartphone-Game auch ganz nützlich ist. Also das läuft nicht wirklich im Hintergrund, sondern während ihr das Programm beendet habt, geht es quasi so weiter. Ne, anhand der Zeit, die verstrichen ist, und dann bekommt ihr eben eure Sachen und so weiter. Es gibt tägliche Bonis. Ihr könnt euren Tuber auch aufpimpen, na, vom Style verändern, eure Wohnung, alles Mögliche könnt ihr da eben umbauen. Ihr könnt sogar eine ganze, es gibt sogar noch einen Modus, wo ihr sogar in einer Art, ja, fast schon wie RPG, ja, da rumleben könnt, ja, spielen kann man es eigentlich nicht richtig sagen, ja. Und natürlich die Kommentare, die ihr da hört, die sind tatsächlich von PewDiePie selbst aufgenommen, ja, und ja, die Hunde spielen auch eine Rolle, ja, und Packel kann man spielen, es ist einfach witzig gemacht, coole Sache. Chiptune-Music auch noch drin, was will man noch mehr? Ne? Und von daher immer noch eine Empfehlung wert. Hat mich ehrlich gesagt gewundert, deswegen, ich bin mir noch nicht mal mehr ganz sicher, ob ich das nicht vielleicht doch schon mal als App der Woche hatte. Wenn nicht, dann Schande über mich. Wenn doch, sorry, auch Schande über mich. Also ich gehe hier immer, kriege ich immer einen reingewürgt hier, egal was jetzt ist. Und dennoch ein cooles Spiel, könnt ihr installieren, ist kostenlos. Natürlich in-App-Purchases en masse möglich, aber ich glaube, man kann auch viel Fun haben, ohne dass man hier was zusätzlich kauft, ja. Genauso wie ich es mache, denn ja, ich kaufe nichts bei PewDiePie, ja genau. So. Ja. Doch, ich würde, aber ich wie gesagt, momentan, ja, kein Geld. Gut, damit also App der Woche, PewDiePie's Tuber Simulator für alle gefrusteten YouTuber. Ja, genau. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, in der Line-Community geht's ab. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes und diese wiederum findet ihr auf YouTube im Channel The Netcasts oder auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Bitte an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com mit S hinten. Und habe ich noch was vergessen? Ja, ihr könnt auch den QR-Code abscannen in dem Bild hier auf YouTube, ja, dass da immer so schön angezeigt wird. Und dann könnt ihr der Line-Community auch beitreten. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!